Ich erinnere mich gerade an eine Zeit von vor 5 Jahren. Das ist das letzte Mal, wo ich mich daran erinnern kann, zum ersten Mal ganz bei mir selbst gewesen zu sein. Auslöser war damals ein unglaublich starker Liebeskummer wegen einem Mann, der mich verlassen hatte, weil ich nicht ich gewesen war. Das bedeutete im Klartext, ich war so verliebt in ihn, dass ich ihm meine psychische Erkrankung verschwieg und versuchte, alles zu seiner Zufriedenheit hinzubekommen. Eigentlich so, wie ich es bis dato jedem versuchte, recht zu machen. Nur um ein bisschen so etwas wie Liebe zu erhaschen. Das war eine Zeit, wo ich nach außen hin so kindlich wirkte, dass mich selbst fremde Menschen einfach duzten und egal was ich sagte, mich überhaupt nicht für voll nahmen. Man kann sagen, ich hatte ein unsichtbares Opfer-T-Shirt an. Und das hat mich echt geärgert. Aber ich habe es ja selbst zugelassen, mich von jedem wie ein minderjähriges Kind behandeln zu lassen. Und dieses Gerüst brach in diesem Augenblick zusammen, als er dann zu mir sagte, »Es ist aus. Du hast mir nicht die Wahrheit über dich gesagt. Ich hab doch keinen Bock, meine restlichen Jahre mit einem Problemfall zu verbringen. Ich will ja auch noch leben. Und außerdem weiß ich gar nicht, wer du eigentlich bist.« Das hat mich so unglaublich getroffen, dass ich mir ab da geschworen habe, jedem gleich zu Anfang alles auf den Tisch zu knallen und dann seine Reaktion abzuwarten. Nie wieder wollte ich jemanden haben, der mich nur fürs Haus oder Bett will, der mich rein für seine guten Stunden benutzt und dann einfach wegschmeißt wie ein Stück Scheiße. Aber ich habe mich auch gefragt, wie es eigentlich so weit gekommen war. Da ich in diesen Mann sehr verliebt gewesen bin, brauchte ich ganze 2 Monate intensivster Arbeit an mir selbst, um das herauszufinden. Viele der Vorschläge für die Hilfe zur Selbsthilfe sind übrigens aus genau dieser Zeit. Und ich habe gelitten, wie ein Hund. Aber irgendwann war ich dann ganz bei mir angelangt. Und hätte ich nicht im Anschluss wieder die falsche Partnerwahl getroffen, sondern mir einfach noch ein bisschen Zeit gelassen, hätte ich mir ein unglaubliches Leid ersparen können. Jetzt ist es wieder so weit, auf eine neue Reise zu gehen. Das Schiff liegt bereits im Hafen und ich habe es soeben betreten. Ich habe ein Ziel und ich möchte es erreichen. Und wenn du auch gerade auf dem Weg bist, dann komm doch einfach mit mir. Noch ist der Anker nicht gelichtet. Fahren wir gemeinsam und schauen wir, wo wir herauskommen. Wie lange die Fahrt diesmal geht, weiß ich nicht. Vielleicht wieder 2 Monate, vielleicht auch mehr. Wir werden sehen. Es ist an der Zeit, endlich loszulassen.